Die Dramatiker des 19. Jahrhunderts. Das deutsche Lustspiel bis Lessing. Die griechische Tragödie. Das deutsche Drama aus zwei Jahrhunderten. Aufgeführt von den Sendebühnen. Deren Leiter in Berlin hieß Alfred Braun. Ein mäßiger, aber populärer Schauspieler, der vom Schillertheater in das Studio der Funkstunde und das Dach des Voxhauses gewechselt war. Er eröffnete die Sendebühne der Berliner Funkstunde 1925 mit Wallensteins Lager von Friedrich Schiller.